Die ausländischen Massenmedien berichteten jüngst über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un. Die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina, der britische Sender BBC, die syrische Nachrichtenagentur Sana, die kambodschanische Zeitung Cambodia Daily, die myanmarische Internetzeitung Die Turuvin, die singapurischen Zeitungen Straits Times und Lianhe Zaobao, die indische Nachrichtenagentur UNI, die Indien-Asien-Nachrichtenagentur, die indischen Zeitungen Indian Express und Asian Age, die Internet-Homepages des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des Brasilianischen Komitees für Solidarität mit der TVRK und die weiteren Massenmedien vieler Länder meldeten, dass Kim Jong-un den Kommandostab der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee inspizierte. Die Indien-Asien-Nachrichtenagentur, die singapurischen Zeitungen Straits Times und Lianhe Zaobao, die Nachrichtenagentur Kyodo und der Sender NHK von Japan und die Internet-Homepage des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit dem Hauptsitz in Nigeria teilten mit, dass es in Anwesenheit von Kim Jong-un ein festliches Bankett zu Ehren des gelungenen zweiten Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 gab.